DJ Mindex und Friends präsentieren 105 Harem. Thank you. Radio 105. Du hörst 105 HRM, DJ Mindex and Friends in the Mix. Das ist 105 HRM gsi. DJ Mindex and Friends in the Mix. Immer am Dienstag von 10 bis 11 und am Freitag von 12 bis 1.